72 ist? 7,77777. Aha. Und wenn das nicht stimmt? Es stimmt, mein Sohn. Aha. Schließlich ist dein Vater Mathematiker und beinahe einer Fluggesellschaft. Aha. Ach, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Hausaufgaben. Willst du wohl? Nee, ich will jedes Spiel. Andere Kinder sind dankbar, dass sie lernen dürfen. Die Batterien sind so gut wie alle, mein Freund. Da höre ich gar nicht drauf. Papa, das stört mich. Ich kann nicht arbeiten. Hast du es nicht gehört? Du undankbares Ding. Was ist denn hier schon wieder los? Eine undankbare Familie seid ihr. Jawohl. Geh doch raus in die Bronx und spiele. Denn eben nicht. Tschüss. Tschüss. Dann mach nicht wieder so viel Breakdance. Sonst kannst du nicht in der Schule richtig beim Sport teilnehmen, weil du wieder Muskelkater hast. Klar? Klar. Erstmal hol ich meine Jacke. Ha, du bleibst hier, Junge. Da kommt dein Onkel Charles. Er hat doch einen Bummel gemacht. Er war doch im World Trade Center. Hello, everybody. Hier bin ich. Ist ganz interessant, euer Städtchen hier. Dagegen Chicago ist was ganz Tolles. Eine Unverschämtheit. Städtchen, New York, New York, New York. Wer singt das doch gleich? Naja, ich kann's nicht abstreiten, weil New York gibt's viele Lieder. Wie Chicago gibt's auch eins. Chicago, Chicago, wirk, Gammel. New York, New York. Auch nicht besser. Naja. Warum müsst ihr euch dann immer streiten? Ich will jetzt arbeiten. Habt ihr raus. Wie redest du eigentlich mit deinem Onkel? Hä? Na, das ist so ein Schlägertyp, der kommt ja auch aus einer Schlachterstadt. Mörder! Da scheint jemand an der Tür zu sein! Ja, dann geh doch hin, wenn du schon gehört hast! Oh Mann, seid ihr alle unselbstständig. Hallo, hier bin ich wieder. So. Ist nichts los draußen. Spiel ich lieber Telespiel. Nein! Was ist denn hier los? Ich soll hier den Abwasch machen und hier so ein Chaos. Stell dich mal vor, in meiner Küche wäre so ein Chaos. Da war aber der Teufel los, ja, ja. Hey, Charles? Ja? Was hast du denn alles so gesehen? Oh, das Rockefeller-Zentrum und einige andere Sachen noch. Betty, wenn du nicht gleich ruhig bist, dann schmeiß ich die Schreibmaschine aus dem Fenster. Und einen Passanten auf den Kopf, was? Ich werde weiterschreiben. Ach, ich weiß gar nicht, warum ich so fröhlich bin. Ein arbeitsreicher Tag liegt vor mir. Dieser Weg zum Büro. Er ist mein Leidensweg. Hey, da hinten, der Typ, der folgt mir schon seit einer Viertelstunde. Oh, hat eine schwarze Sonnenbrille auf. Und einen Parker an. Der will was von mir. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe in die Telefonzelle. So, Tür zu. Ja, aber ich will ja mit gar niemandem telefonieren. Was mache ich mal? Ich hab's. Ich tue einfach nur so, als ob ich telefoniere. Machen Sie da noch irgendwas drin? Ja, die Tür mit der Sonnenbrille. Nein, ich komme schon wieder raus. Ja, sagen Sie mal, ja, dann telefonieren Sie mal schön, ne? Ja. Ich gehe dann. Ich bin nachgerannt. Schieben! Die nächste weg. Also mein Sohn, du bist vielleicht verdorben. Oh, Oh, der schöne Teller, jetzt hat er auch noch einen Sprung. Du bist schuld, du ganz allein. Ja. Aber Susan, lass doch den Kleinen. Er macht sich doch auch Sorgen. Aber vielleicht ist sie entführt worden. Du kennst doch die jungen Männer. Warum rufen wir eigentlich nicht die Polizei an? Ruf doch lieber ihre Freundin an. Wenn sie mal ihre Freundin wäre, dann hätte sie uns Bescheid gesagt. Also ich bin fertig. Ich aber noch nicht. Du bleibst also sitzen. Ja. Jetzt bin ich fertig. Warum läuft eigentlich andauernd dieser blöde Fernseher? Seit wir dieses Kabelzeug haben, mache ich nicht aus. Du lass uns diskutieren, was wir machen wollen. Ich heiße nicht mehr aus, ich will zum Telefon. Na, mach was du willst. Bleib stehen! Das kommt mir gar nicht in Frage. Ein Skandal in meiner Familie, was? Aber Richard, das ist unsere Tochter. Sei still, Susan. Ich will jetzt nichts mehr hören. Ich leite diese Familie. Ich allein. Und ich bin der Familienvater. Ich allein. Ist das klar? Ist das klar, habe ich gefragt. Siehst du? Ja. Siehst du, Charleston? Also ich bin autoritär, was? Und wenn, das kann ich mir bei meiner dicken Frau nicht leisten. Und wenn Betty nach Hause kommt, da kann sie was erleben, du. Und ja, genau. Ja, ich gehe jetzt auch schlafen. Es ist spät. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Den Wecker stellen. Morgen mache ich früher auf. Dann gehe ich heimlich zur Polizei. Ich mache mir nämlich auch Sorgen. Wenn sie bis dahin nicht zu Hause ist. Ja. Ach, die Tür ist ja immer noch auf. Ich mache sie zu. Niemand soll mich sehen, wenn ich um meine Tochter weine. Mach die Tür auf. Ich nicht. Ich will sie nicht zuerst sehen. Ich mach sie auch nicht auf. Peter, komm. Ja, schnell. Ich lass sie auch. Betty ist da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was für ein eiskalter Presser. Keine Gefühlsregung in seinen Worten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich komme von der Firma Saug und habe Ihnen für $56 einen leistungsfähigen Profi-Staubsauger gebracht. Eine Leistungsfähigkeit von 7 km und eine Lautstärke von nur 100 Dezibel. Was sagen Sie dazu? Ein einmaliges Sonderangebot für Sie. Raus! Ob der Wut, lassen Sie sich wiedersehen! Tschüss! Raus! Ich hole die Polizei! Ja, ja, ja! Alles aufs Tablett. Ach ja, und dann kommst du bitte gleich, Susan. Peter, Charles, bleib mal hier. Ja, was ist? Was ist denn jetzt los? Ich hab keine Zeit mit Schularbeiten machen. Ja. Sag's uns schon, Was? Ja, also, ich habe bis zum letzten Tag gewartet, es euch zu sagen. Ich brachte es einfach nicht übers Herz. Der ganze Trauer mit Betty und mit... Mit Betty? Ja, mit Betty und ich wollte euch es nicht zumuten, aber ich muss es einfach machen. Ich muss eine längere Reise zur Insel Grenada antreten. Naja, also als Pilot. Und da habe ich dann 2 Wochen Aufenthalt. Weil es bringt mir wie ein Bombengehalt, wirklich. Und ich hoffe, ich kann euch so lange allein lassen. Und wenn Betty wiederkommt, ruft mich an. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde mich schon um die Familie kümmern. Jetzt musst du auch noch du uns verlassen. Papa, wie lange bleibst du? 2 Wochen, sagte ich doch schon. Aha. Du Geh raus und spiel mit deinen Kameraden, Peter. Sie wollen mich nicht. Jetzt sind wir eigentlich alleine, wir Erwachsenen. Warum sollen wir denn die Polizei nicht anrufen? Weil ich keinen Skandal will. Ja, aber wir sind doch eine ganz normale Durchschnittsfamilie. Naja, aber stell doch mal vor, wenn unsere Nachbarn das feststellen. Vor denen habe ich doch immer angegeben, mit unserer tollen Tochter. Und wenn die jetzt weg ist, dann denken sie bestimmt, das ist so eine alle, naja, ne? Ja. Und wir sind ja nicht. Und wenn, dann können sie die Polizei sowieso nicht finden. Ja, was war das? Na, das ist wahrscheinlich die Tür. Ich kann jetzt keinen Besuch gebrauchen, aber trotzdem. Ja, kommen Sie doch rein. Kommen Sie. Unsere Nachbarn. Ich meine unsere Nachbarn. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Sie haben ja so hervorragend von Ihrer Tochter geredet. Ich habe sie in den letzten Tagen nicht gesehen. Wo ist sie jetzt eigentlich? Sie ist im Internat. Aha. Weil, ja, einige anderen Freundinnen sind auch von ihr da. Ich, ja, da fühlen sie sich ja so wohl. Mhm. Ich finde es aber nett, dass sie so bekümmert sind. Ja, ich wollte mich auch mal darum erkundigen. Immerhin, man sieht ja auch die Nachbarn öfter mal an der Tür. Ja, ja. Und bei der Gelegenheit wollte ich Sie fragen, ob Sie nicht die ganze Familie mal... übermorgen Abend zu uns. Eine Party? Ha, fein! Ach so. Ja, gerade übermorgen wäre es uns nicht recht, weil. Ja, sind in 3 Tagen! Ich meine, ich muss sowieso weg. Ich flieg nach Grenada. Ja, und meine Frau hat ja so viel zu tun, jetzt wo Betty nicht da ist. Betty konnte ihr immer noch ein bisschen die Hausarbeit abnehmen. Und Charles will sich New York angucken und hat dazu überhaupt keine Lust zu einer Party. Aber Peter könnten sie nehmen. Nur Peter? Nein, dazu, glaube ich, reicht unser Essensvorrat nicht. Essensvorrat? Ja, natürlich. Es war auch sehr nett gedacht. Vielleicht ein andern Mal, nicht wahr? Ja, ja, okay. Was sagen Sie eigentlich zur politischen Lage? Naja. Ja, lassen Sie uns doch etwas darüber diskutieren. Und zwar, wie finden Sie es, dass unser werter Herr Präsident... Letzter Aufruf für Lufthansa-Flug 400 nach New York. Letzter Aufruf für Lufthansa-Flug 400 nach New York. I'm gonna go to Snubbin. Last call for the Lufthansa flight 400 to New York. Last call for... Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie an Bord zu der Boeing 707 auf Ihrem Weg nach Grenada. Bitte stellen Sie das Rauchen ein und schnallen Sie sich an. Charles, hier ist ein Telex für dich. Telex, Charles! Was? Telex für dich. Ach, ein Telex für mich. Soll ich dir mal vorlesen? Nein, das für mich. Also, was steht denn darauf? Lies bitte vor. Nein. Na gut. Nein. Ja, okay. Hotel abgebrannt. Was? Wir fallen gerade ein, du bist der Hotelbesitzer. Beim Renovieren. Punkt. Stopp. Egal. Und ein Maurer umgekommen. Punkt. Stopp. Egal. $1 Million Schaden. Ja. Unterschrift steht nicht drunter. Und ich bin nicht versichert! Und wer trägt die Kosten? Wunsch! Sarah, es ist... Im Kamin, damit wir auch bleiben können. Aus dem Fenster! Los, hast du es endlich aus dem Fenster geworfen? Nein, ich mach das Fenster wieder zu. Tja, Charles, du Armer, du tust mir so leid. Tut mir leid, ich kann leider nicht mehr bei dir bleiben. Ja, da ist hinter meiner Haustür. Ich muss morgen fahren. Fliegen! Morgen. Verkehrsstudie. Haben Sie das aus dem Fenster geworfen? Das ist grobe Umweltverschmutzung. Ein Radfahrer hat es aufs Gesicht bekommen und ist auf die Straße gerauscht. Sie sind schuldig. Nein, nicht das. Bitte unterschreiben Sie diesen Fisch hier. Und keinen Widerstand. Wer hat das Zeug aus dem Fenster geworfen? Der da! Diesen Fisch! Was steht da eigentlich drauf? Hotel abgebrochen. Also so einer sind Sie. Ha, Gewalttäter. Kommen Sie bitte mit. Am besten nach Handschellen. Wer weiß, was Sie nicht noch alles anstellen. Los! Situation, nachdem uns jetzt die linke Tragfläche abgebrochen ist, ist jetzt auch noch der Motor blockiert. Am besten ich mache eine Durchsage. Meine Damen und Herren, springen Sie sofort mit den Fallschirmen, die da sind. Es werden nicht genug sein für Sie. Springen Sie trotzdem hinaus und versuchen Sie auf eine schwimmende Insel zu gelangen und sich zu retten. Wenn Sie erstmal da sind, dann suchen Sie nach Überlebenden und holen auch die, Zur Ruhe, jetzt wollte ich die Urteilsverkündung. Der Angeklagte, Charles, der wegen schwerer Unfallverursachung und Fahrlässigkeit im Umgang öffentlicher Dienste angeklagt wurde, der wird hiermit in eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren verhängt. Und zusätzlich noch eine Geldstrafe von der Summe des Schadens, die der Hotelbank angerichtet hat. Ja. Bleib da bloß, dieser ungezogene Bengel! Ausgerechnet heute, wo es Zeugnisse gibt, verspätet er sich so. Dass ich aber auch ganz allein im Haus bin. Eben hab ich doch glatt per Telex jemand informiert, dass das Flugzeug abgestürzt ist und dass er wahrscheinlich tot ist. Ja, und Charles ist im Gefängnis und Patty ist noch nicht da und Peter kommt nicht zurück, wegen dem Zeugnis wahrscheinlich. Ich bin allein hier. Ich muss jetzt standhaft bleiben. Aber ich muss nicht standhaft bleiben. Wozu gibt es Schlaftabletten? Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Aus dem praktischen Tablettenspender. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das soll wenigstens ein angenehmer Tod werden. Ich hole mir ein bisschen Wasser zum Vertrümmern. Hör nicht drauf. Du machst es jetzt, Susan. Du machst es. Und jetzt lege ich mich aufs Bett. War da was? Da ist ein Hund im verstecken. Kommt jemand? Es geht, dass ich deine Führer entkommen kann. Das ist ja Betty! Betty! Betty! Peter! Peter! Ich meine Peter! Was machst du hier? Was machst du hier? Ja, wo kommst du denn her? Die Losenhaus erst zuerst haben kann. Wo ist denn dieser Stock? In welcher Hand? In der. Richtig. Ja, du sagst zuerst. Ja, ich wurde entführt. Ach. Und war in einem Sack versteckt. Ja. Ah. Und ich konnte mich befreien. Und jetzt bin ich hier. Jetzt erzähl, was du gemacht hast. Nee. Du kannst es mir anvertrauen. Ja, also ich habe in meinem Zeugnis 2 Sechsen und 3 Fünfen und wollte ich nicht nach Hause gehen. Das kann ich verstehen. Ich glaube, das Beste ist, du gehst jetzt erstmal nach Hause, aber sag nicht, dass du mich gesehen hast. Ja, das mache ich, Peter. Peter. Ich dachte schon. Aber endlich ist sie wieder da. Vielleicht macht es Mami ja jetzt keine Sorgen mehr um sie. Ist dann egal. Ich kann bald nicht mehr schwimmen. Alle sind tot. Alle. Eine Insel. Eine riesige Insel. Vielleicht schaffe ich es noch bis zum Strand. Vielleicht eine schwierige Frau. Nee, ein Hula-Hula-Mädchen. Ah! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ja! Ja! Achtung, ich komme! Ja! Komm! Hilfe! Hilfe! Ja, danke! Halt, Schirz! Erkältet. Ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt, kleines Hula-Hula-Mädchen. Das ist sowas, was... Ja, ich weiß. Du, wieso kennst du das? Ja, ja, sicher. Dann bist du doch kein Hula-Hula-Mädchen. Nein. Bist du auch abgestürzt? Nein. Was denn? Ja, ich komme aus Nordamerika. Ich auch. Und jetzt sind wir in Mittelamerika. Ist die Insel hier groß? Oh, also sehr groß. Gibt es hier wilde Tiere? Ich habe noch keine gesehen. Ich bin erst 2 Tage hier. Ah, gibt es hier auch was zu essen? Ja, Ananas, Kürbis. Ah, alles, schön. Was du willst. Hier möchte ich immer bleiben. Ja. Kannst du doch. Fein. Sind auch noch andere Menschen hier? Manchmal. Nein, Menschen eigentlich nicht. Nur noch mein Hund. Wuff. Wuffi, wo ist er? Riesiger Bernardiner. Angst, Angst. Du brauchst doch keine Angst. Hat einen Maulkorb, das arme Tier, kann gar nichts sagen. Ja, ich denke, ich packe ihn eigentlich nur manchmal raus, dann wenn die Papageien fliegen. Ah ja, er ist also bissig? Nein, er hat nur einen Papageien, der beißt da meistens in einen Baum rein. Ja, welch schöner Hawaii-Traum, auf welcher Insel sind wir hier? So elend. Warum mussten sie mir auch den Magen auspumpen? Ach ja. Herein. Hallo, Brüderchen. Hallo, Schwester. Nicht so laut. Ist jemand von meinen Verwandten da? Nein, man darf. Niemand darf wissen, dass du mein Halbbruder bist. Du, ich habe eine Neuigkeit. Eine neue Neuigkeit. Du, ich fühle mich so leer, seit sie mir den Magen ausgepumpt haben. Naja, mag ja sein, aber jetzt werde ich ihn dir wieder füllen. Hast du mir was zu essen mitgebracht? Nein, das nicht. Aber der Onkel von deinem Mann ist wieder aufgetaucht. Du meinst der verschollene Multimilliardär? Genau, der ist Präsident der NASA. Aber der ist doch mittlerweile schon 91. Ja, und er liegt im Sterben. Und wer ist wohl mit der größte Erbe? Aber er ist ja verschollen, mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja, also fällt das Erbe auf? Sein Bruder. Charles, aber der ist ja im Gefängnis. Der ist ja im Gefängnis. Also? Ich habe auch schon dafür gesorgt, dass Charles für ihn als verschollen gilt. Ich bin allein, Erwin, das halt. Ein bisschen möchte ich dafür auch haben, dass ich Charles als vermisst gemeldet habe. So wenig? Ja, hast recht. Du bekommst eine Wohnung. Eine schöne Wohnung in der Festung, verspreche ich dir. Das ist gut. Gut. Jetzt brauche ich doch nicht mehr zu sterben. Ja. Auf welcher Insel sind wir hier? Die Namen habe ich eigentlich vergessen. Lass uns ihr einen Namen geben. Heiratsinsel. Ja. Da du schon gerade dabei bist du verheiratet? Nein, ich doch nicht. Ich auch nicht. Ja. Ach, du bist doch wirklich süß. Woher kommst du, aus welchem Bundesstaat? Aus Utah, kennst du das? Ja, rat mal, wo ich herkomme. Chicago? New York. New York? Ach, New York ist doch bestimmt. Genauer gesagt, aus der Bronx. Ja, ich kenne nicht so viel von New York. Als Sozialarbeiter, weißt du, ich normalerweise habe ich natürlich auch eine Wohnung in der Fifth Avenue. Fifth Avenue, ja, die kenne ich. Ja, natürlich, mir geht's ja so gut finanziell. Und ich bin mit meinem Privatflugzeug ja abgestürzt, weißt du? Hast du mehrere Flugzeuge? Ja, natürlich einen ganzen Flughafen. Und dann habe ich auch noch viele Schiffe und so wunderbare Sachen. Ja, alle wie für uns geschaffen. Ja, aber ich hab's in Utah auch nicht schlecht. Nein, wie wohnst du denn da in Utah? Ja, ich habe eine Villa und einen 2000 Quadratmeter Garten. 2000 Quadratmeter, wow. Nein, das ist ein... Und Wuffi ist einer von meinen 6 Bernhardiner. 6? Ich mag vieles an dir. 6! Aber das mit dem Hund nicht. Ich liebe Katzen. Die sind doch ganz niedlich. An Katzen habe ich auch 12. 12? Wow! Du gefällst immer mehr. Vor allem, wenn du dir jetzt ein paar Kokospalmen als Kleidung zulegst. Dieser Fetzen da, der sieht ja richtig hässlich aus. Ha! Meinst du? Ja, also ich habe ja noch einen Koffer, will ich aber mein Abendkleid mit anziehen. Erstmal machst du uns was Schönes zu essen. Ich helfe dir auch etwas. Also, das wird ein Mal. Lass uns etwas Kokosnüsse suchen. Hi, ich bin wieder zu Hause. Schön. Bald werde ich es nicht mehr in dieser Bruchbude aushalten müssen. Ja. Unsere Hawaii-Insel. Diese Kokosmilch. Ja, die schmeckt wirklich ganz toll. Und diese Brandung, Wellen. Ja. Sag mal, wie kamst du eigentlich hierher? Ja, mit dem U-Boot. Mit welchem U-Boot? Ja, ich besitze mein U-Boot. Damit bist du hergekommen? Ja, das ist wahr. Ach so, wie man kommt, so geht man auch, ne? Ja. Wollen wir auch wieder weg von hier? Ja, sicher. Ja, fein. Jetzt weiß ich auch, was du mit dem U-Boot meintest. Ich meine, ich kann mich an das U-Boot erinnern. Ich habe mich nämlich daran gestoßen, als ich hierher schwamm. Ah, Wie? Oh, das ja. Liegt auf der anderen Seite der Insel. Ja, aber ich habe mich da hinten dran gestoßen. Daran kann ich mich noch ziemlich lebhaft erinnern. Ja, aber das geht doch gar nicht, wenn das U-Boot ganz da ist. Ja, ich zeig dir mal die Stelle. Komm mit. Aber lass mich erstmal meine Kokosmilch schlürfen. Ja, schlechte Manieren hast du. Man schlürft nicht so. Da war's. Aber das ist doch gar kein U-Boot. Hier mitten auf dem Land. Nein, ich meine da hinten. Lass uns doch endlich hingehen, mein Gott. Du, da scheint eine Schatztruhe zu sein. Ja, da muss ich doch raus. Mach du das bitte. Aber wieso ich? Du bist doch der Mann. Ja, aber es wäre ja dein U-Boot gewesen. Ja, aber das ist deine Schatztruhe. Nun ja. Ja, hau ruck, hau ruck, hau ruck. Das ist wirklich eine Truhe. Ja, sie ist sogar offen. Oh, wie toll. Ha, ein Diamant. Oh, wozu ist der gut? Naja, um sich den als Kette machen zu lassen oder so. Aha. Und als Ring ist er vielleicht zu groß, ne? Ja, allerdings. Wie viel Karat hat er? Mindestens. Wie viel Quadrat? Was ist das denn? Karat, das ist so eine Einheit. So 24 oder so. 24 Karat. Kennt man doch. Muss man doch einfach kennen. Tja, ich interessiere mich nicht sowieso was. Also, ja. Sag mal, dann gehen wir jetzt am besten gleich ins U-Boot und dampfen ab. Ja, und dann wollen wir nach New York und lassen uns trauen. Warum denn nach New York? Körperlich nach Utah? Nein, in New York finde ich das viel aufregender. Was ist denn daran aufregend? Ja, ich möchte auch die Stadt mal ein bisschen kennenlernen. Naja, dann lass uns gehen. Du musst aber. Nun sag es doch bitte. Ja, brauchst du Geld? Nein, nein. Es ist etwas ganz anderes. Ja, was denn? Ja, ja, ich will heiraten. So? Wen denn? Bist du gar nicht überrascht? Nein, nein. Ich meine, dann geht es uns finanziell auch etwas sicherer, wenn wir nun auch noch ein Milliardärs Schwiegersöhnchen haben, nicht wahr? Ja, ja, aber das ist kein Milliardär. Was, nur ein Millionär? Na ja, Kindchen. Ja, das ist doch kein Millionär. Wie? Etwa so ein nachherlaufender Straßenjunge? So ein Breakdancer, was? Ja, am liebsten noch aus der Bronx, was? Du sagst es. Nein, Kind, kommt gar nicht in Frage, aber ich muss jetzt weiter. Ich habe viel zu tun hier. Butler, Edward, kommen Sie doch bitte. Ja, ja. Mach dir nichts draus, wir kriegen Mami schon rum. Sie muss ihn nur erst einmal sehen. Wie sieht er überhaupt aus? Steve ist wirklich nett. Ich meine, Punker sind doch so farbenfreudig. Also, ja, bitte, komm, wir gehen etwas spielen. Ich hatte einen Termin bei Herrn Dr. Pierre Jean. Darf ich da reingehen? Ja. Guten Tag, Pierre. Guten Tag. Ja, ich brauche bestimmt wieder deine Hilfe. Ja, es ist etwas Schreckliches passiert. Soll ich mich hinlegen? Ja, mach das. Ja. Aber hat das nichts mit Hypnotisieren, ja? Nein, nein. Ja, soll ich dir erzählen, was passiert ist? Was? Du wirst es nicht glauben. Ja, also früher war ich ja noch immer arm, nicht? Und jetzt habe ich Milliarden geerbt und habe alles ausgegeben und hatte nur noch 250. Das ist alles im Groben und Ganzen. Aber es soll noch viel mehr passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Richard, mein Mann, ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Charles ist fahrlässig gewesen, ist 3 Jahre im Gefängnis. Betty wurde entführt, ist aber wieder da. Und Und Dieter bleibt sitzen. Meine Psyche ist total durcheinander. Ja, also da war ich ein gutes Mittel. Da du ja jetzt nicht mehr verheiratet bist und ich bin reich, wäre heute ein ganz tolles Mittel. Wie wäre es, wenn wir heiraten würden? Das muss ich mir erst noch mal überlegen. Aber es wäre durchaus angenehm. Ja. Obwohl, ich meine, ich werde es mir überlegen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist das Müllers los? Ha, wie findest du New York, Jane? Ja, beeindruckend. Ja, und, da steht ja ein Schild, Airport, ach je, ja. Ja, lass uns doch mal zum Flughafen. Aber ich stehe auf. Nein, ich hab mir den Knöchel verstaucht. Oh. Ja, ja. Oh, guck mal, da oben, da hinten, ist eine Flasche auf dem Rasen. So was Dummes, ich werde sie sofort in den Papierkorb werfen. Oh, plötzlich hat er ja kein Knöchelschmerzen mehr. Oh, weg damit. Hallo, Jane. Oh, mein Bein. Was ist denn? Was? Mit wem wollen wir was vorspielen? Los, komm, jetzt gehen wir sofort zum Flughafen. Ja, aber mein Bein. ja, ich komme ja schon. Das Wandern ist. Hier hinterm Berg muss es sein. Das Wandern. Da auf dem Schild steht ja. Ja, was hast du denn sonst erwartet? Ja, natürlich, was habe ich denn sonst erwartet? Mein kleines Flughäfelchen, ja. Was? Soll ich das sein? Nein, ich meine der Flughafen da hinten. Ach so, ja. Du bist mein kleines Lohula-Mädchen. Ja, lass uns zurückgehen, wir haben genug gesehen. Diese Abgase und dieser Staub ist zu viel für dein süßes Näschen. Ja, lass uns gehen. Das war alles, das Müll, lass los, das war alles. Meine Herzensdame, jetzt muss ich sie gleich mal anrufen. Erstmal die Telefonnummer suchen. Da steht sie nicht drauf. Da ist sie auch nicht. Ah, hier habe ich sie drauf geschrieben. Also, Hörer. 1 1 2 7 8. Ja? Ja, aber ruf mich da an! Nein, ich bin's doch. Ich. Ja? Wer war ich? Ja, Pierre. Das ist ja Pierre. Ich kenne viele Pierres. Ja. Ich wollte mal fragen, ob du dir denn meinen Vorschlag schon mal durch die. Ach, ich finde, das sollte man nicht überstürzen. Das ist ja schließlich eine Entscheidung fürs Leben, nicht? Naja, und ich meine, könnten wir ja vielleicht essen gehen? Essen geht auf Fein, ein schönes Restaurant. Ja, ich weiß da eins. An der Baker Street. An der was? An der Baker Street. Ja, lass uns das nehmen. Ich hole dich gleich ab. Ja, aber ich muss noch abwaschen. Naja, also dann nehme ich eine Hausfrau mit. Gut, sag mal, bist du eigentlich sehr reich? Ja. Ach, das freut mich, ich nämlich auch. Ja, weißt du, ich habe eine von meinen Villen verkauft. Jetzt geht's mir wieder ganz gut. Ja, also dann bis nachher. Tschüss. Tschüss! Ach, ist das schön, dass wir uns heute treffen. Ich werde so gleich. Oh, ist schön in diesem Restaurant. Ja, finde ich auch. Man sollte sich direkt die Straße merken. Baker Street. Ja, und dieses Restaurant ist wirklich auch sehr schön. Das ist auch das Einzige hier in der Baker Street. Genau. Und das Essen? Ja. Also was bestellst du jetzt? Hier ist die Speisekarte. Da gibt's einmal, le Astronaut. Re Astrin. Ja, das klingt gut. Und was nimmst du? Was nimmst du? Ich nehm Pilzkolonie. Das klingt auch gut. Und was trinken wir? Ein Champagner à la Explo. Ja, das ist gut. Das ist gut, ja. Ober! Ich glaube, ich nehme lieber einen Käse. Hier, einen Käse. Auch nicht schlecht. Nein, ich nehme vielleicht doch keinen Käse. Du hast ja auch deine Jacke an. Deine Lederjacke. Ja, ja, klar. Steve, ich habe eine schlechte Mitteilung für dich. Ich darf deine Mutter sehen? Das ist doch eine gute Mitteilung. Ja. Du darfst mich nicht sehen. Aha. Weil sie ist schon enttäuscht darüber, dass du kein Milliardär bist und auch kein Millionär bist, aber dass du jetzt auch noch ein Punker bist, das willst du wohl nicht. Ja. Aber so ist das. Also ich werde mich jetzt anders anziehen sollen müssen. Vielleicht solltest du dir auch eine andere Redensweise zulegen. Ja. Ob diese Stimme deiner Mutter wohl besser gefallen wird? Ja, red doch etwas normaler, nicht so. Also so redet so eigentlich ja. Redet mein Onkel, weißt du? Also normal und dann Französisch so. Nur auf Französisch? Ja, ja. So ein bisschen Französisch, nein, ich meine, so französischer Dialekt, so. Ich habe keine Zeit zum Essen mit dir heute. So. Ah, oui, c'est bon. Ja, so in der Art, das wird dir bestimmt imponieren. Imponieren? Dann müssen wir dich natürlich auch noch ganz nett einkleiden. Meinst du meinen schönen Haarschnitt? Ganz schön? Ja, den müssen wir auch machen. Ja. Das machst du gut. Sehr gut. Thank you. eine schöne Villa hier in Utah. Ja, findest du? Ja, aber Gott sei Dank habe ich von deinen Tieren noch nichts gesehen. Hast du sie vergiftet? Nein, nein, die sind hinten im Stall. Im Stall? Naja, Kakitierstall ist mehr so eine Halle. So, so. Ja. Soll ich sie dir zeigen? Lieber nicht. Lass auch nicht die Katzen? Nein, lieber auch nicht. Ich wollte dir nämlich an meine Lieblingskatze schenken. Ach was, die bleiben ja sowieso in der Familie. Hast du mir denn das mit meiner Frau verziehen? Ja, sicher. Ja, aber ich finde, du hast den Psychiater so lustig angeschaut. Was findest du denn? Gott, ob du ein Verwandt wärst, so, wie sich Geschwister anschauen. Naja, eigentlich wollte ich die Vergangenheit ja nicht mehr auftischen. Was ist mit Pierre Revan? Ich kenne ihn zufällig auch. Ich war auch mal bei ihm. Nun sag schon, was mit Pierre Revan ist. Ist er vielleicht dein Halbbruder oder dein Bruder? Ja, er ist mein Bruder. Also, aber eigentlich soll er nicht mal mein Bruder sein, denn mein Vater hängt aus der Familie gestoßen. Ja. Und mit so einem Typ gibt sich meine Ex-Frau ab? Na, sowas. Ich sag ihm ja nicht, dass ich aus der Familie gestorben bin. Was machen wir jetzt? Wir können uns doch das Schlafgemach angucken. Oh ja. Ja. Schön. Ja. Da, ganz genau. Mit Vergnügen. Ah, ist das gemütlich hier. Ja, finde ich auch. Ach, in deinen Armen zu liegen. Ja, soll ich noch ein bisschen Champagner nachgießen? Ich ahne, was du willst. Was denn? Oh, was ganz Bestimmtes. Ach, und ich sage dir... Scheiße. Also das sagst du mir, ist ja nett von dir. Okay, wer macht auf, du machst auf. Ich. Nee, herein! Hallo, Mami. Ich habe jemanden mitgebracht. Bonjour, Madame. Oh, wer ist denn der nette junge Herr? Ihr kommt ja gerade im richtigen Moment. Hey, ich bin mein eigener Mann. Oh, ich hoffe, wir stören nicht. Nein, Sie bestimmt nicht. Wer sind Sie? Das ist Steve. Steve Letter. Ach, was sind Sie da für ein netter junger Mann? Aha. Und Sie sind kein Millionär? Leider noch nicht. Tina, Mami, er will es noch ganz allein schaffen, dass er ein Millionär ist. Wir haben ja auch nur geerbt. Wie dynamisch. Ja, wie dynamisch. Ja, Pierre. Ne? Ja, wie dynamisch. Ja, was wollt ihr denn, Kinderchen? Hier, ich bin jetzt gerade so richtig stark. Ich bin so schwer. Du willst nur meine Hand haben. Ich möchte um die Hand ihrer Tochter an. Na ja, warum wollen nicht? Ach, ich muss loswerden. Ja, da haben Sie sie. Vielen Dank, Madame. Ja, dann kommst du hier. Ja, wo seid ihr? Oh, schade, um schöne Stimmung, nicht wahr, Pierre? Dann mach die Kerze aus und dann wieder an. Und jetzt wieder an. Ah, wie romantisch. Ja, Pierre. Ja. Ja, finde ich auch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Nachrichten. In Utah gab es heute ein schweres Erdbeben. Unter anderem wurde sogar ein Flugplatz zum Teil verschüttet. Wie uns bekannt wurde, hat die russische Agentin Petra Svein wichtige Dokumente über die neueste Neutronenbombe gestohlen. In dem afrikanischen Bundesstaat... Nein, diese Agenten! Also, über sowas kann ich mich doch immer wieder aufregen, nicht? Was sagst du dazu, Peter? Hä? Ja, also, da wir gerade schon dabei sind... Ich möchte gern einen Beruf nehmen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? Bloß nicht an meinen Agent. Also das kommt ja wohl kaum jetzt mal. Nein, das werde ich verkaufen. Agenten? Na, du kennst ja. Oh, ne? Ja, sicher. Also, wenn ich Vaterlandsverräter sind das, ja. Mein Söhnchen? Ja? Du bist doch auch nicht in solchen Kreisen, oder? Nein, nein. Das freut mich. Das freut deine Mutter, weißt du? Mhm. Wie spät ist es eigentlich? Gleich 7:30. Du musst ins Bett. Quatsch! Ins Bett? Nun, ist aber gut. kommst jetzt sofort ins Bett. Ich bin 16. Du gehst jetzt ins Bett. Du bist immer noch nicht volljährig. Nacht. Werden doch irgendwann meiner Gewalt trotzen. Und wenn dieser Weg nicht geht, die Pfeile ist kaputt. Das, dieser Weg geht nicht. Muss ich einen anderen nehmen? Mal sehen. Was ist das? Guten Tag. Pfeile weg. Sie sind also Charles. Ja. Sie müssen morgen nochmals vor Gericht kommen. Warum? So, Sarah, ihr Papier auf den Kopf bekommen, hat nochmal angezahlt. Nochmal? Ja, ja, okay. Zum ersten Mal wie angezahlt. Also wahrscheinlich wird das nicht unter 5 Jahren kommen. Ja, ja, also okay, lassen Sie mich bitte jetzt allein. Was machen Sie denn da mit der Wand? Welche Wand? Na da, da blättert er doch ganze Dingsbumsabteil. Diese Wand aber auch. Sie müssen mal stabilere Gefängnisse bauen. Ja, natürlich. Wiedersehen. Nimm aber schnell. Gefällt dir das Spielcasino hier, hä? Sei. Ach, gar nicht so übel. Was spielst du eigentlich? Versuche gerade rauszufinden, wie das geht. Was geht? Da muss man erstmal Geld reinwerfen, glaube ich. Ach so, na das muss einem auch gesagt sein. Wie Punkte hast du? Ich habe es jetzt noch gar nicht. Was machen wir heute Nachmittag? Huch, weiß nicht. Ich mache mir immer noch Sorgen über meine Ex-Frau. Hast du denn nicht? Ja, ich meine mit deinem Bruder. Ist dein Bruder eigentlich auch gewalttätig? Nein, der nicht. Das freut mich. Nicht gut. Spiel mal das hier. Ah, bekomme ich sogar Punkte. Ja, nein, ich komme jetzt nicht. Wo bist du jetzt überhaupt? Nein! Ja, wo ich bin? Tja, das musst du mir gerne wissen, was? Das sag ich aber nicht. Ich bin in einer Einkaufsstraße, aber mehr sag ich dir auch nicht. Nein, nein, auch nicht. Hör auf! Hey, du! Entschuldigung. Kann ich mich überhaupt schon nicht verstecken? Verstecken? Zeig mir meine Agentin, der du verfolgst. Ich bin eine amerikanische Agentin. Aha, wie interessant. Ja, ich muss mich verstecken, nachher kommt sie noch jemand. Mein Name ist Petra Spion. Und die Zeitung da in der Hand, warum ist die russisch? Man muss sich ja informieren, gegen. Naja, okay. Petra Spion. Ich werde gesucht. Von der Polizei. Ja, das habe ich gehört. Ja, genau. Sie haben Dokumente geklaut, ja, das muss ja auch mal sein, ne? Aha, also für Russland? Als Agente. Als Agentin verdient man ziemlich viel. Ah, das ist interessant. Ja, Kleiner, du könntest vielleicht mitmachen. Lass uns doch mal abreden. Wo wohnst du? Bist du reich? Bist du arm? Bist du allein? Ich bin eigentlich ziemlich reich. Das ist doch gut. Ja. Kannst du mit einer Pistole umgehen? Ja, nichts besser als das. Fein. Gut, dann verabreden wir uns, sagen wir. Wo mal? Ist egal. Ja, mein Gott, sag mir doch schon, wo du wohnst. Nee, das ist nicht gut. Wenn meine Mutter da ist, dann gibt's aber ein Donnerwetter. Der kleine Junge hat Angst vor seiner Mutter. Kleine Junge? Naja, dann kann ich also kommen. Hm. Abends fürs Fenster von mir aus. Okay, wenn du schaffst. Zwölf, ich schaff alles. Süß, ich werde auch nicht mehr verfolgt. Süß. Meine Mutter rufe ich jetzt lieber nicht mehr an. Oh je, ein dunkler Tunnel, da muss ja mindestens 20 Meter lang sein. Immerhin. Naja, war sicherlich schon vor mir ein hatte, wo ich. Geh ich lieber mal durch, bevor noch so ein Idiot von rechts da kommt. Ist das dunkel! Naja, Ist da jemand? Ist da jemand? Hey Typ, brichst du auch aus? Hä? Noch einer? Wo kommst du her? Man nennt mich Klamotten-Ede, weil ich mal so gekleidet bin. Aha. Ja. Mich nennt man nichts. Ich hab nur einen Namen, aber kein Spitznamen. Ja, ist der Typ. Charles. Nenn ich dich Charlie. Ja, wie bist du hierher gekommen? Ich hab ein Loch in die Wand gehauen. Ja, ich auch. Wo ist denn hier der Ausgang? Schätze, wo bist du hin? Hast du einen langen Weg? Nee, es geht. Wohin musst du denn? Nach draußen. Ja, das ist mir klar. Ich auch. Aber wo ist das? Ich wohne eigentlich nirgends. Ich kann mich ja niemanden nirgends mehr blicken lassen. Vielleicht kannst du ja mit zu mir kommen. Ja, das war ganz gut. Wo ist hier überhaupt der Lichtschalter in diesem Tunnel? Als ob es den Lichtschalter gäbe. Gibt's nicht? Na, schade. Ja, okay, ich komme mit dir. Ja. Ist das weit? Ich wohne im Picaro. Aha. Ja, da wohnen alle Penner. Aha. Oder wir können auch im Wald übernachten, aber da ist immer so schrecklich dunkel. Mhm. Aber Picaro wird manchmal von der Polente kontrolliert. Ah, sehr schön. Wieso? Verstecken bringt Spaß. Bloß nicht, um Gottes Willen. Also los. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir gehen zum Picaro. Nein. Nicht? Nein, lieber woanders hin. Ja, dann brechen wir in eine von meiner Frau meines Bruders in eine Villa ein. Ja, was, ich muss auch noch in Bronx, da habe ich nämlich eine alte Rechnung zu begleichen. Du etwa nicht? Ja, schon. Wie bist du eigentlich da reingekommen? Ja, ich habe einen Zettel aus dem Fenster geschmissen. Ist das alles? Was meinst du, was ich gemacht habe? Ja, weil wieso nur ein Zettel, das verstehe ich nicht. Naja, ich habe einen Zettel runtergeschmissen, der ist genau auf ein Gesicht von einem Fahrradfahrer geflogen. Kam Polizist hoch, der hat dann so einen Telex gelesen und was stand denn auf dem Telex drauf? Ja, das stand drauf, dass mein Hotel abgebrannt ist. Hotel? Ey, du bist ja direkt reich. Nee, war ich. Da hatte ich dann 1 Million Schulden. Ja, was wollen wir eigentlich hier in New York? Wir könnten zum Beispiel nach Kuba fliegen. Aber erstmal muss ich mir einen Revolver kaufen. Ich auch. Lass uns zu einem Geschäft gehen und uns einen besorgen. Ja, okay. Durch die Straßen von New York.